Siebtes Geschehen. Im Herbst 1634 begegnen wir der Courage im Fichtelgebirge, abseits der Heerstraße, auf der die schwedischen Heere ziehen. Der Winter in diesem Jahr kommt früh und ist streng. Die Geschäfte gehen schlecht, sodass nur Betteln übrig bleibt. Der Koch bekommt einen Brief aus Utrecht und wird verabschiedet. Zuerst singen Mutter Courage und der Koch vor dem Pfarrhaus um eine Suppe. Werter Herr, Gesinde und Hausbewohner, wir bringen zum Vortrag das Lied von Salomon und andere große Geister, denen es nicht genützt hat, damit ihr seht, auch wir sind ordentliche Leute und haben es drum schwer, durchzukommen, besonders im Winter. Ihr saht den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wurde. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weis war Salomon und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert wär frei davon. Alle Tugenden sind nämlich gefährlich auf dieser Welt, wie das schöne Lied beweist. Man hat sie besser nicht und hat ein angenehmes Leben und Frühstück, sagen wir, eine warme Suppe. Ich zum Beispiel habe keine und möchte eine. Ich bin Soldat, aber was hat meine Kühnheit mir genutzt in alle die Schlachten? Nix, ich hunger und wär besser ein Hosenscheißer geblieben und daheim. Denn warum? Hier seht ihr ordentliche Leute, halten die 10 Gebote. Es hat uns bisher nicht genützt, ihr, die am warmen Ofen sitzt, helft lindern unsere große Not. Wie kreuzbrav waren wir doch schon. Und seht, da war es noch nicht nach, da sah die Welt die Folgen schon, die Gottesfurcht hat uns so weit gebracht. Beneidenswert wär frei davon. Es ist alles dunkel. Noch niemand auf. Aber im Pfarrhaus. Und zum Glockenläuten muss er aus den Federn kriechen. Dann hat er eine warme Suppe. Woher? Wenn das ganze Dorf verkohlt ist. Ich hab's bis oben auf. Ich hab dir gesagt, ich hab den Brief aus Utrecht, dass meine Mutter an der Cholera gestorben ist. Und das Wirtshaus gehört mir. Koch, ich bin das Herumziehen auch müde. Ich hab nichts mehr zu verkaufen und die Leute haben nichts, das nichts zu zahlen. Im Sächsischen hat mir einer in Lumpen mein Klafter Pergamentbänd aufhängen wollen für 2 Eier. Und für ein Säcklein Salz hätten sie mir im Württembergischen ihren Pflug abgelassen. Nur zu pflügen. Es wachs nichts mehr. Nur Dornengestrüpp. Die Welt stirbt aus. wenn ich mit meinen Kindern, wo mir verblieben sind, eine Stelle fände, wo nicht herumgeschossen wird, möchte ich noch ein paar ruhige Jahre haben. Wir könnten das Wirtshaus aufmachen. Courage, überleg dir es. Ich habe heute Nacht meinen Entschluss gefasst. Ich gehe mit dir oder ohne dich nach Utrecht zurück. Und zwar heute. Ich muss mit der Katrin reden. Es kommt ein bisschen schnell. Und ich fasse meine Entschlüsse ungern in der Kälte und mit nix im Magen. Das ist ein Missverständnis von deiner Seite, sehe ich. Ich habe gedacht, das müsste ich nicht eigens sagen, weil's klar ist. Aber wenn nicht, muss ich's dir halt sagen, dass du die Katrin mitnimmst. Davon kann keine Rede sein. Ich glaube, du verstehst mich. Du meinst, ich soll die Katrin hier lassen? Da ist kein Platz in der Wirtschaft. Wenn wir zwei uns auf die Hinterbeine stellen, können wir unseren Unterhalt finden. Aber nicht drei. Das ist ausgeschlossen. Ach, sie soll ausgesetzt werden? Wer redet von Aussetzen? Sie kann den Wagen behalten. Wie könnt sie allein mit dem Wagen ziehen? Sie hat Furcht vor dem Krieg, sie verträgt's nicht. Was die für Träume haben muss. Ich höre sie stöhnen nachts, nach Schlachten besonders. Was die da sieht in ihren Träumen, weiß ich nicht. Die leidet am Mitleid. Die Wirtschaft ist zu klein. Ihr da! Kommt herauf! Eine Brennsuppe könnt ihr haben! Koch, ich könnt nix hinunterwirken. Ich sag nicht, was du sagst, ist unvernünftig, aber war's dein letztes Wort? Wir haben uns gut verstanden. Mein letztes. Überleg's dir. Ich brauch nichts zu überlegen. Ich lasse dich hier. Das wäre recht unvernünftig. Ich könnte es aber nicht ändern. Ich bin kein Unmensch, nur das Wirtshaus ist ein kleines. Und jetzt müssen wir hinauf, sonst ist das hier auch nichts. Und wir haben umsonst in der Kälte gesungen. Ja, geh du hinauf. Ich komm gleich nach. Gut. Katrin! Katrin, komm heraus! Mhm. Hast du zugehört? Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass nichts wird aus Utrecht. Seinem dreckigen Wirtshaus. Was sollen wir dort tun? Dich, wir passen in kein Wirtshaus. In dem Krieg ist noch allerhand für uns drin. Ich habe ihn weggeschickt. Glaub nicht, dass ich ihm deinetwegen den Abschied gegeben habe. Es war der Wagen darum. Trenn mich doch nicht vom Wagen, wo ich gewohnt bin. Wir gehen die andere Richtung. Und dem Koch sein Zeug legen wir heraus, dass er es findet, der dumme Mensch. So! Der ist draus aus unserem Geschäft und ein anderer kommt mir nicht mehr rein. Jetzt machen wir beide weiter. Der Winter geht auch um wie alle anderen. Spann dich ein, es könnte Schnee geben.